Janis Joplin mit dem Cosmic Blues. Der Song ist nicht nur Namensgeber dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Der Begriff Cosmic Blues scheint für Janis Joplin Sinnbild gewesen zu sein für das, was immer wieder schief ging in ihrem Leben. Als ich ein Kind war, erinnerte sie sich einmal, sagten sie, du bist nur unglücklich, weil du gerade die Pubertät durchmachst. Sobald du erwachsen bist, wird alles besser. Das habe ich wirklich geglaubt. Oder sie sagten, wenn du älter bist, findest du schon den richtigen Mann. Oder ich sagte mir, sobald ich genug Geld habe, wird alles gut. Und dann wurde es mir eines Tages sonnenklar, dass es nie in Ordnung sein würde. Es stimmt immer irgendetwas nicht. Ich bin ein weißes Mädchen aus einer Familie der Mittelschicht. Sie wollten mich an die Uni schicken, ich wollte aber nicht. Ich hatte einen Job, aber der machte keinen Spaß. Ich hatte es leicht. Eines Tages begriff ich mit einem Schlag, dass das nicht ein vorübergehendes Tief war, das eines Tages vorüber sein würde. Mein ganzes Leben würde so ablaufen. Das ist der Cosmic Blues. Janis Joplin hat den Song Cosmic Blues zusammen mit ihrem damaligen Produzenten Gabriel Mackler geschrieben. Gegen Ende singt sie die Zeilen You better live your life and you better love your life. Du solltest dein Leben leben und lieben. Und wie sie das singt, das klingt in meinen Ohren gar nicht resignativ, trotz all der anderen Enttäuschungen, um die es in dem Song geht. Cosmic Blues ist der allererste Song, den ich von Janis Joplin kennenlernte. Ich war damals etwa 12,5, im Frühjahr 1970 war das. Ich hatte mir eine der damals üblichen Sammel-LPs eines Plattenmultis gekauft. Alle möglichen Acts wurden mit einem Stück auf so einem Sampler für 10 D-Mark vorgestellt. Dieser trug den etwas spät um Hippie-Authentizität bemühten Titel Super Hyper Most. Die Platte erschien in satt bis giftgrünem Vinyl mit Tracks von Johnny Winter, Steamhammer, Hard in New York, Chicago und eben Janis Joplin mit Cosmic Blues. Der Song ist mir bis heute lieb und teuer. Als Bonusattraktion gab es zu diesem Sampler ein riesengroßes Janis-Plakat im ungewöhnlichen Kreisformat. Ein Foto von ihrem einzigen Konzert in Deutschland, wie ich später erfuhr, von ihrem Auftritt in Frankfurt am 12. April 1969. Kurze Zeit, nachdem ich diesen Sampler erstanden hatte, also etwa im Frühjahr 1970, lief im ersten Fernsehprogramm tatsächlich eine etwas verspätete Dokumentation vom Janis Joplin-Auftritt in Frankfurt. Eine Sendung, die ich damals mit einfachen Mitteln auf Tonband konservierte und die ich mir immer wieder anhörte. Was da zu hören und im Fernsehen zu sehen war, das haute mich ziemlich um. Jahre später wurden ein paar Tracks von Janis Joplins einzigen Gig in Deutschland auf Platte veröffentlicht. Hier ist Janis Joplin mit der Cosmic Blues Band am 12. April in Frankfurt am Main.